Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Am 14. Juli des Jahres 1897 kommt eine Gruppe von Goldgräbern aus Kanada auf dem Dampfer Portland in der nordamerikanischen Hafenstadt Seattle an. In Gurkengläsern, Zinndosen, Beuteln aus Karibufellen oder einfach in Decken gewickelt, schleppen die Männer Gold von Bord. In Seattle hat noch nie jemand so viel Gold auf einem Haufen gesehen. Die Leute geraten vollends aus dem Häuschen, als einer der Goldgräber einige Goldnuggets, also Taubeneier, große Goldklümpchen, in die Menge wirft. Gold am Klondike. Unermessliche Funde am Klondike-Fluss in Kanada. Die Zeitungsmeldung aus Seattle geht wie ein Buschbrand um die ganze Welt. Und das, was dann folgt, geht als der größte, letzte und absonderlichste Goldrausch aller Zeiten in die Geschichte ein. Innerhalb von wenigen Tagen verlassen Väter ihre Familien, Pfarrer ihre Gemeinden, Bauern ihre Felder, Ärzte ihre Patienten, selbst der Bürgermeister von Seattle seine Stadt. Insgesamt machen sich etwa 100.000 Menschen auf den Weg. Mit dabei ist auch Jack London, ein Mann, der auf der Suche ist, nicht nur nach Gold. Mit seinen 21 Jahren weiß er nicht, was er werden soll, was er mit seinem Leben anfangen soll. Er wäre gern Schriftsteller, aber bis jetzt will niemand drucken, was er schreibt. Auf der Reise in die Wildnis macht er sich Notizen und beobachtet genau, was um ihn herum geschieht. Goldgräber sind eine leicht verderbliche Fracht. Sie zittern um jede Minute. In einem Jahr will jeder von ihnen Millionär sein. Goldsuchen ist eine Art Wettrennen, bei dem es meistens nur einen Sieger gibt. Zunächst geht es mit dem Schiff nach Alaska. Jeder Goldgräber muss Nahrungsmittel für ein halbes Jahr dabei haben. Dazu kommen Geräte zur Goldgewinnung. Waschtröge, Picken, Schaufeln, Spaten und Werkzeuge zum Hütten- und Bootsbau. Das Gewicht von etwa 1000 Kilogramm pro Person muss zunächst durch die Strömung an Land gebracht werden. Männer, denen man ansah, dass sie bisher nur mit der Aktenmappe unter dem Arm spazieren waren, beugten sich unter schweren Lasten. Ihre Beine bewegten sich schwer und stolpernd. Sie waren dieser Anstrengung nicht gewöhnt und ihre Gesichter perlten vor Schweiß. Es sind 700 Kilometer bis in das Gebiet von Dawson City, wo das Gold liegen soll. 700 Kilometer zu Fuß. Durch giftige Sümpfe mit Millionen Moskitos, reißende Flüsse, über den berüchtigten Chilcot-Pass, entlang an gefährlichen Abgründen. An der Wand des sturmumbrausten Chilcot-Felsens kroch eine Reihe von Männern empor. Eine dünne, endlose Kette. Vom Rand des verkümmerten Waldes unten zog sie sich wie ein schwarzer Strich über die Eisfläche. Bewegte sich im Schneckentempo die steile Böschung hinauf. Bis sie wie eine Kolonne Ameisen jenseits des Passes verschwand. Pferde als Lasttiere sind hier fehl am Platz. Indianer bieten den Goldsuchern ihre Hilfe an, aber die ist nicht umsonst. Statt wie früher 6 Cent verlangen sie nun 50 Cent für jedes Kilo, das sie über den Chilcot-Pass tragen. Ein Vermögen bei 1000 Kilo Gepäck. Wer wie Jack London kein Geld hat, die Indianer zu bezahlen, der muss sein schweres Gepäck selbst über die hohen Gebirgspässe tragen. Am Ende konnte ich mit den Indianern Schritt halten. Oft trug ich mehr Gepäck als sie. Der letzte Transport zum Lindermannsee ging über 5 Kilometer. 4-mal am Tag lief ich den Weg hin und her. Auf jedem Weg nach vorn schleppte ich 75 Kilo. Das heißt, dass ich auf den beschwerlichsten Wegen täglich 40 Kilometer lief. Davon 20 Kilometer mit einer Last von 75 Kilo auf dem Rücken. Dadurch muss Jack London 2000 Kilometer Weg zurücklegen. Auf einer Strecke, die ein Wanderer in wenigen Tagen geschafft hätte. 3 Monate dauert die Tortur über das Gebirge. Und dann kommt der Winter. Mit Temperaturen von minus 50 Grad. Alles Leben erstarrt zu Eis. Was nun? Es gibt nur eine Möglichkeit. So zu reisen wie die Eskimos. Mit Schlittenhunden. Huskies. Widerstandsfähige Hunde, die aussehen wie Wölfe. Die den natürlichen Instinkt haben, zu laufen, schnell und ausdauernd. Schlittenziehen macht ihnen Spaß. Jeder der Hunde hat einen eigenen, ausgeprägten Charakter. Jack London ist völlig begeistert von den Tieren. Er beobachtet sie ganz genau. Er schätzt ihre Treue, ihren Arbeitseifer, ihr Heulen, ihren sicheren Instinkt für Gefahren, ihre Wildheit, ihre Verwandtschaft mit Wölfen. Einfach alles. Einige seiner Freunde sprechen ihn bald nicht mehr mit Jack an, sondern mit Wolf. Und den Spitznamen hört Jack London ausgesprochen gern. Er hält die Tiere in mancher Hinsicht den Menschen überlegen. Der Hauptunterschied zwischen Menschen und Tieren ist, dass der Mensch das einzige Tier ist, das die Frauen seiner Art schlecht behandelt. Das ist etwas, was ein Wolf und selbst ein feiger Kojote niemals tun würde. Auch ein Haushund macht das nicht. Der Hund hat in dieser Angelegenheit noch seine natürlichen Instinkte, während der Mensch die meisten seiner Instinkte verloren hat. Zumindest die meisten seiner guten. Wie und ob sich ein Husky im Schlittenhundegespann ins Zeug wirft, hängt immer davon ab, wie sein Mascha mit ihm umgeht. Mascha, so nennt man den Menschen, der das Schlittenhundegespann führt. Eine Mascherin ist auch Silvia Furtwängler, die mit ihrer Familie auf einem Bauernhof im Allgäu lebt. Zu ihrer Familie gehören ihr Mann Jürgen, ihre 3 Kinder Raffaella, Steven und Maurice, 12 bis 17 Katzen und 44 Huskies. Silvia nimmt mit ihren Huskies in vielen Ländern der Erde an Schlittenhunderennen teil. Mein erster Gedanke, als ich Silvia sehe, ist, so wie Silvia Furtwängler muss eine Abenteuerin aussehen. Sportlich, durchtrainiert, zupackend, mit unzähmbaren schwarzen Korkenzieherlocken. Und dann dieses herzliche, fröhliche, unglaublich ansteckende Lachen. Sie führt mich über ihren Hof und stellt mir ihre Hunde vor. Einfach umwerfend, diese ungestüme Freude, mit der 44 Huskies einen Menschen begrüßen, den sie mögen. Das ist jetzt Caruso und die Mini. Und so viele Hunde. Und Silvia Furtwängler kann sie mit geschlossenen Augen nur am Klang ihrer Stimme auseinanderhalten. Ob sie wohl einen Lieblingshund hat? Also im Herzen gibt es schon so einige, wo ich so sagen kann, ah, den mag ich besonders gerne. Also Caruso ist natürlich ein Hund, wo ich besonders gerne mag. Mini ist mittlerweile ein Hund, wo ich sage, die habe ich absolut in mein Herz eingeschlossen. Dann ist Chico, eigentlich sind so viele Chico, Specky und auch jetzt die beiden Welpen, Kimara und Freya. Also es sind eigentlich viele Hunde in meinem Herzen drin. Ne? Ich fand Wölfe schon immer ganz toll. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Wölfe jemals schrecklich fand. Also ich fand ein Wolf immer niedlich und immer toll. Und das ist für mich der Inbegriff von Freiheit, von Dominanz, von Selbstständigkeit. Ich habe nie ein Vorbild, aber ich glaube, der Wolf ist ein Vorbild für mich. Wie er ist, so wollte ich eigentlich sein. Selbstständig, unabhängig und frei, so wie ein Wolf. Man merkt sofort, wie sehr Silvia Furtwängler ihre Huskies liebt. Aber verzärtelt werden die Tiere bei ihr nicht. Sie leben in einem Rudel, draußen in einer Zwingeranlage. Und sie müssen lernen zu gehorchen. Zumindest bei der Arbeit. Wenn ich einspanne, ist noch nicht mal das Knurren erlaubt. Ist noch nicht mal das Brummeln erlaubt. Weil wenn ich jetzt 14 Hunde einspanne, dann, und es brummelt einer und es brummelt der Nächste und der sagt sich, das ist eine coole Aufforderung zur Beißerei. Hey, ich mache die Schlägerei mit, dann kommt der Nächste. Alleine durch das Brummeln von einem einzigen können sich die anderen Hunde, die jetzt so in Spannung sind und so Adrenalin pur haben, weil sie jetzt gleich los sind, aufgefordert fühlen zur Keilerei, wie es halt bei Jugendlichen oft manchmal so ist. Dann habe ich die größte Beißerei mit schwersten Verletzungen dann auch teilweise. Und das muss ich einfach unterbinden. Und das, wenn ich einspanne, müssen die Hunde wissen, das ist Arbeit. Huskies sind Arbeitstiere und sie können das sehr wohl auseinanderhalten. Da erwarte ich von mir Konzentration und das erwarte ich von den Hunden auch. Und wenn ich das den Hunden vorlebe und vormache, funktioniert das eigentlich auch. Zurück nach Alaska. Zurück zum Goldrausch von 1897. Jack London überwintert bei Temperaturen um minus 50 Grad mit etwa 60 anderen in verlassenen Goldgräberhütten an einem Seitenfluss des Yukon. Eine raue Gesellschaft kommt da zusammen. Jack London begegnet Menschen, die dem Gold so verfallen sind, dass ihnen alles andere in ihrem Leben egal ist. Man schlägt die Zeit tot, indem man sich Geschichten erzählt. Es war herrlich in solchen Nächten. Wenn die groben Goldgräberwitze immer die gleichen erzählt wurden. Wenn man seinen Whisky-Tee aus Blechschalen trank und Tage oder Wochen lang keinen Tropfen Wasser in den Körper bekam. Jack London ist erst 21 Jahre alt, aber er hat schon viel erlebt. Er berichtet den Männern von seiner bitterarmen Kindheit. Hungrig, hungrig, hungrig. Von der Zeit an, da ich mir die Nahrung stahl, und nichts hörte als den Schrei meines Magens. Bis heute, wo der Schrei noch lauter ist, ist es Hunger gewesen. Und nichts als Hunger. Schon mit 11 Jahren trägt er Zeitungen aus, verdient als Eisverkäufer und mit zahlreichen anderen Gelegenheitsjobs dazu. Seine Eltern brauchen das Geld. Er handelt mit Murmeln, Muscheln, Sammelbildchen, Plakaten, Briefmarken. Mit allem, was er in die Hände kriegen kann. Ich konnte sogar einen Trödler zum Weinen bringen, wenn ich mit ihm handelte. Andere Jungen wandten sich an mich, wenn sie ihr Alteisen, ihre Korn- und Mehlsäcke oder 5-Liter-Ölkannen verkaufen wollten und zahlten mir Prozente dafür. Als 13-Jähriger muss er die Schule abbrechen. Bald schuftet er täglich 14 bis 16 Stunden in einer Konservenfabrik. Ich habe in diesem Höllenloch einmal 36 Stunden hintereinander an der Maschine gestanden. Und ich war nur ein Kind. Ich erinnere mich, wie ich versuchte, Geld für ein Boot zu sparen. $8. Den ganzen Sommer hindurch sparte und kratzte ich zusammen. Als der Sommer zu Ende war, besaß ich $5. Weil ich mir auch das kleinste Vergnügen versagt hatte. Meine Mutter brauchte das Geld. Sie kam an die Maschine, an der ich arbeitete, und bat mich darum. In jener Nacht hätte ich mir das Leben nehmen können. Im Jahr 1900 gibt es in den USA etwa 2 Millionen Kinder, die arbeiten müssen. Und in den Fabriken herrschen die schlimmsten Zustände. Jack London hasst dieses Leben, für das er 10 Cent in der Stunde bekommt, aus tiefster Seele. Eines Tages erzählt ihm jemand, dass reiche Leute gerne Austern essen. Man könne ein Vermögen machen, wenn man Austern von den Austernbänken in der Bucht von San Francisco stehle. Ich wollte dort sein, wo der Wind des Abenteuers wehte. Und der Wind des Abenteuers wiegte die Boote der Austernräuber in der Bucht von San Francisco. Bis zu $180 zahlen Fischhändler und Gastwirte für manchen nächtlichen Beutezug, den Jack London unternimmt. So waghalsig geht Jack London vor, dass man ihn bewundernd den Prinz der Austernpiraten nennt. Die Polizei kann es gar nicht erwarten, dass er endlich einen Fehler macht und sich erwischen lässt. Aber da sucht er schon längst nach neuen Abenteuern. Für ein knappes Jahr heuert er als Vollmatrose auf einem Walfängerschiff an, einem Dreimaster. Zurück an Land arbeitet er als Kohlenträger. Später wird er dann Arbeiter in einer Wäscherei. Er probiert alles aus, was das Leben ihm bietet. Aber nirgends hält er es lange aus. Nie kommt er zur Ruhe, nie ist er zufrieden. Phasenweise wird er sogar obdachlos und treibt sich herum. Schließlich landet er für einen Monat im Gefängnis, weil Betteln verboten ist. Ich wurde Landstreicher, weil ich nicht anders konnte. Weil ich so gebaut war, dass ich nicht mein ganzes Leben auf ein und demselben Gleis arbeiten konnte. Irgendwann, in diesem ganzen Hin und Her, spürt Jack London, was er eigentlich sein will. Schriftsteller. Lesen ist seine große Leidenschaft. Ich las alles, vorzugsweise aber Geschichtliches. Abenteuer und die alten Reisebeschreibungen und Seefahrergeschichten. Ich las morgens, nachmittags und abends. Ich las im Bett, ich las bei Tisch, ich las auf dem Weg zu und von der Schule. Und ich las in der Freizeit, wenn die anderen spielten. Ich hatte einen Leserappel. Wenn mir jemand so nahe kam, sagte ich, zieh Leine, du machst mich nervös. Schriftsteller, ja, sonst nichts. Aber wie wird man das? Nach seinen langen Arbeitsschichten in einer Wäscherei schreibt Jack London die ersten Geschichten und sendet sie an Zeitungen und Buchverlage. Alle seine Texte werden abgelehnt. Alle. Kein Wort der Anerkennung. Aber sehr viele der Missbilligung. Aber wie sie verletzen, weiß niemand. Außer meiner Seele und mir. Was soll nur aus ihm werden? Jack London kann nicht sein ganzes Leben lang in endlosen Schichten verhasste Arbeit tun. Wüsste ich, dass ich so mein Leben beschließen muss? Dass es mir bestimmt wäre, in Auckland zu leben, in Auckland in irgendeiner festen Stellung zu arbeiten und in Auckland zu sterben? Dann würde ich mir morgen den Hals abschneiden und diesem ganzen elenden Kram den Rücken kehren. Dann die Zeitungsmeldung. Gold, Gold am Klondike. Jack Londons Sehnsucht nach einem anderen Leben ist so groß, dass er bereits 5 Tage nach der ersten Zeitungsmeldung auf dem Weg nach Kanada ist. Das Geld und die Ausrüstung der teuren Unternehmung hat er sich in Rekordzeit zusammengeborgt. Er will, ja, er muss einfach Gold finden, erzählt er den Männern, die um den kleinen Ofen in der Hütte am Fluss gescharrt sind und seinen Geschichten zuhören. Jetzt, hier, in Alaska. Es ist seine einzige Chance, dem verhassten Leben eines Arbeiters zu entkommen. Mit einem Schlittenhundegespann prescht er durch die eisige Winterlandschaft Alaskas in Richtung der Goldfelder. Oft fahren er und ein anderer Mann bis zur totalen Erschöpfung von Mensch und Tier. Die Schlitten sangen ihr ewiges Klagelied, begleitet vom Knirschen der Geschirre und dem Läuten der Schellen des Leithundes. Aber Männer und Hunde waren müde und gaben keinen Ton von sich. Es war eine schwere Fahrt durch den frisch gefallenen Schnee. Sie kamen weit her und die von steinharten Blöcken aus gefrorenen Elchhäuten schwer belasteten Kufen bissen sich mit fast menschlicher Hartnäckigkeit in der losen Oberfläche fest. Der Schnee fiel leise durch die ganz stille Luft. Nicht in Flocken, sondern in winzigen, wunderbar geformten Eiskristallen. Jack London lernt, was es heißt, ein Mascher zu sein. Innerhalb des Rudels ordnen sich die Huskies dem Leittier unter. Wird ein Hund des Rudels trotzdem mal frech, dann beißt das Leittier ihm ins Ohr. Will der Mascher, dass sich das Rudel ihm unterordnet, muss er sich wie ein Leittier verhalten. Einem Husky, der über die Stränge schlägt, kneift er am besten beherzt ins Ohr. Dann sind die Machtverhältnisse wieder klar. Silvia Furtwängler, die deutsche Mascherin aus dem Allgäu, hat aber auch schon erlebt, dass Kneifen allein nicht ausreicht. Zimperlich kann man nicht sein, wenn man Huskys Manieren beibringen will. Einmal war sie mit 2 ihrer Huskies unterwegs, mit Reika und Chan. Chan ist schon einer gewesen, den man nicht freilaufen lassen konnte, weil alles, was 4 Beine hatte, hatte er zum Fressen gerne. Menschen gegenüber war er sehr lieb, aber Hühner, besonders. Die waren auf seiner Speisekarte ganz oben. Und wir sind dann so natürlich an diese Almhütten vorbeigekommen, die natürlich freilaufende Hühner haben. Ist ja was Tolles. Und wir sind dann also so lang und er ist so ins Gebüsch rein. Die Leine war sehr lang und der Karabiner hat sich gelöst. Ich habe das eigentlich schon gemerkt, bevor der Hund das gemerkt hat. Fakt war nur, als bis ich an den Hund dran war, an Schan dran war, hat er gemerkt, oh, die Freiheit ist nah. Und hat sich gedacht, wir gehen den geraden Weg wieder rückwärts hin zu dem Stall, wo die Hühner waren. Es waren jetzt so Wanderer, die mit mir also so ein bisschen den Weg begleitet haben und fanden das ganz toll. Oh, sind das schöne Hunde und schön und toll und blaue Augen und schwarz-weiß. Und der eine sieht ja aus wie ein Wolf. Das war eben halt der Schan. Die sind dann gerade vorbeigekommen und dann habe ich gesagt, hier, nimmt mal gerade meinen Hund. Wartet hier. Ich dann in Affenzahn wieder zurück, weil ich wusste ganz genau, wo dieser gnädige Herr von Hund natürlich hingeht, zum Hühnerstall. Also ich hin und ich wusste, diese Hühner laufen natürlich in Panik in diesen Stall rein. Also habe ich mich vor diesem Hühnerstall, vor diesem kleinen Loch hingestellt, so richtig grätsche drüber über diesem Loch und ich wusste, in diesem Moment muss jetzt irgendwann mal gleich mein Hund in Wahnvorstellung, ich habe gleich ein Huhn im Maul, hinterherlaufen und gar nicht sehen, dass ich überhaupt da bin. Um die Ecke kommt ein Huhn geflitzt, voller Panik, ich glaube einen Meter hinterher mein Hund. Das Huhn flitzt durch die Beine unten durch und Schan wollte das auch. Und in dem Moment habe ich ihn mir gepackt und habe natürlich mit ihm fürchterlich geschimpft. Er hat mich angeguckt und hat gedacht, wo kommst denn du jetzt her? So ungefähr, das kann ja wohl nicht wahr sein. Dann habe ich ihn ins Ohr gepackt und umgedreht. Das hat ihm aber überhaupt nicht gejuckt, so ungefähr. Das kannst du nochmal machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es wie die Hunde, dann beiße ich dir ins Ohr. Das habe ich dann auch gemacht, ins Ohr gebissen. Dann ist er so, ja, okay, dann komme ich halt mit, habe keinen Huhn, dann komme ich halt mit. Dann sind wir dann also zügig wieder hoch, weil ich wusste, Reika steht oben. Und dann stehen natürlich die Leute, die jetzt meinen Hund festgehalten haben, gesagt, oh Gott, sie bluten ja, Mund und sowas, hat der Hund sie gebissen? Und ich habe das überhaupt nicht geblickt, dass ich Blut hatte und ich wische mir das ab. Ich sage, nee, ich habe den Hund gebissen. In dem Moment geben die mir ganz entsetzt den Hund wieder und verschwinden ganz schnell. Mit 44 Hunden hat man neben jeder Menge Spaß natürlich auch jede Menge Arbeit. Zwinger sauber halten, füttern, kümmern, trainieren. Die Futterrechnungen, die Tierarztrechnungen, die aufwendige Haltung. Also es geht so 20 Kilo Sack geht am Tag durch. Und im Winter kommt dann noch Fleisch dazu. Extra. Da muss man verarbeiten gehen, so wie jeder andere auch. Hätte Silvia Furtwängler weniger Hunde, dann könnte sie sich sicher viele Dinge leisten, die jetzt einfach nicht drin sind. Warum lebt sie so? Wie kommt sie dazu, 44 Huskies zu besitzen? Als Silvia Furtwängler 10 Jahre alt ist, adoptiert ihre Familie einen Hund aus einem Tierheim. Struppi, eine Mischung aus Collie und Dackel. Ihre Eltern sind sprachlos, als sie mitbekommen, wie Silvia mit diesem Tier umgehen kann. Struppi gehorcht der 10-Jährigen, ohne dass sie Worte gebraucht. Einfach auf ihre Mimik hin. Er reagiert selbst auf die kleinste Geste. Den Eltern ist ihr Kind auf einmal fremd. Warum hört Struppi nie auf die anderen Mitglieder der Familie? Immerzu rennt er zu Silvia. Tag und Nacht hängen die beiden zusammen. Ist das noch normal? Silvia liebt diesen Hund über alles. Und vielleicht macht ihrem Vater genau diese zutiefst empfundene, bedingungslose Tierliebe Angst. Eines Tages ist Struppi dann nicht mehr da. Ihr Vater hat ihn ausgesetzt. Was mit Struppi passiert ist, Silvia weiß es nicht. Und dass es später in ihrem Leben dann so viele Hunde werden, hat irgendwie mit ihrem ersten Hund zu tun. In ihrer Kindheit fühlt sich Silvia von ihren Eltern oft unverstanden. Daher erträumt sie sich ihre eigene Welt. Also ich war echt mega klein, da wollte ich immer schon nach Kanada. Ich habe mir immer vorgestellt, wie Whitehorse aussieht. Ich war nie da, habe Whitehorse nie auf Bildern gesehen oder sonst was, aber für mich war klar, ich muss nach Whitehorse hin. Genau dort, wo Silvia Furtwängler sich, solange sie denken kann, hinsehnt, ist Jack London im Winter 1897 mit seinen Schlittenhunden unterwegs. An einem eisfreien Nebenfluss des Yukon gräbt er mit seinem Spaten im Kies. Plötzlich ist der Spaten mit glitzerndem Staub überzogen. Atemlos steckt Jack London sein Revier ab, jagt mit den Hundeschlitten zurück ins Winterlager. Eine $250.000, denkt er, ist sein Revier bestimmt wert. Im Mining Office, in dem man seine Besitzansprüche schriftlich darlegen muss, meldet er seinen Fund an. Ich, Jack London, beanspruche hiermit 500 Fuß an der linken Gabelung des Henderson-Flusses. Und ich schwöre feierlich, dass ich dort Gold gefunden habe. Und dass ich meines Wissens der erste Entdecker dieses Goldfundes bin. Andere Goldgräber sprinten los zu der Stelle, die Jack London ihnen genannt hat. Und da ist Jack Londons Traum vom Reichtum schnell ausgeträumt. Die alten, erfahrenen Goldschürfer lachen sich schlapp über seinen Irrtum. Sein Goldstaub ist Katzengold, völlig wertloses Gestein. Sobald das Eis schmilzt, baut sich Jack London aus der Hütte, in der er überwintert hat, ein Floß und lässt sich auf dem Yukon nach Dawson City treiben. Dort ist die Hölle los. 50.000 Goldsucher wimmeln auf der schlammigen Hauptstraße. Eine Kneipe reiht sich an die andere. Und Jack London treibt sich gern in ihnen herum. Die Getränke werden mit Goldstaub bezahlt. An manchen Abenden wurden viele $10.000 in Goldstaub dort umgesetzt. Denn ein Mann, der viele harte Monate im verkrusteten Schlamm gewühlt und einen guten Fund gemacht hat, tobt sich gern bei Spiel, Champagner und Mädels aus. In dieser Welt gibt es allerdings nur wenig Mädels. In dies Land kommen nur zwei Sorten Frauen. Die mit ihren Männern oder Vätern, das sind die Anständigen. Und dann die anderen, die man aus Höflichkeit Tingeltangelsternchen oder Künstlerinnen nennt. In den Kneipen von Dawson wird Tag und Nacht getrunken und gefeiert. Die Tingeltangelsternchen sorgen für Stimmung. Ausruhen durfte keines von den armen Mädchen. Aus einem Arm in den anderen gerissen, tanzten sie viele, viele Stunden lang auf dem hölzernen Podium. Und der Klavierspieler trommelte sich fast den Atem aus den Lungen. Beim Tanz flatterten den Männern Ohrenklappen mit bunten Quasten von den Wolfs- und Biberfellmützen um die Köpfe. Oft schlägt die Stimmung um. Dann kommt es zu Schlägereien. Die Mädchen zogen sich zurück. Die Goldgräber hatten im Handumdrehen einen weiten Kreis geschlossen. Und nun wurde ein Boxkampf ausgetragen. Mehr Sport als wirkliche Feindschaft. Los, hau ihm ein blaues Auge, wurden die Kämpfer ermutigt. Bei Whisky und Bier erzählen die alten Goldsucher ihre abenteuerlichen Geschichten. Und Jack London ist ein guter Zuhörer. Alkohol gibt es in Hülle und Fülle, aber Lebensmittel sind unerschwinglich teuer. Frisches Gemüse ist in Dawson nicht zu bekommen. Jack London wird schwer krank. Skorbut heißt die Krankheit, die man durch Mangelernährung bekommt. Jack Londons Gesicht ist voller Geschwüre, die Haare und Zähne fallen ihm aus, seine Beine sind geschwollen. Er kann kaum noch gehen. Einmal gibt ihm ein Missionar etwas Frisches zu essen. Diese wenigen rohen Kartoffeln und Tomaten sind in meinem jetzigen Zustand mehr wert als eine Goldgrube in Eldorado. Was hilft es, wenn ein Mann unendlichen Reichtum gewinnt und sein Leben verliert? Jack London hat keine Wahl. Er muss Alaska verlassen, muss zurück nach Hause und zugeben, dass er nichts gefunden hat, dass er noch ärmer ist als je zuvor. Außer dem Skorbut brachte ich nichts aus dem Klondike mit nach Hause. Trotz allem ist Jack London nicht wirklich enttäuscht. Er merkt, irgendetwas hat sich verändert, etwas in ihm. All die Schwierigkeiten, die er bewältigt hat, werden zu seinem Schatz. Der ganze verrückte Goldrausch, die Begegnung mit der Wildnis Alaskas, mit den Hunden und Wölfen, sind für Jack London wertvoller als jede Goldmine. Plötzlich schreibt er ganz andere Geschichten als früher. Seine Themen sind jetzt Goldgräber, Huskies, gute und schlechte Mascher, Alaska, Wölfe. Und diese Geschichten sind spannend, super spannend sogar. Spannend genug für die Verleger? Eines Tages hat der Briefträger einen dünnen Brief von einer Zeitung für Jack London. Keinen dicken Umschlag wie sonst immer, wenn sie ihm seine Geschichten wieder zurückschicken. Ein dünner. Ich konnte den Brief nicht gleich öffnen. Er schien mir heilig zu sein. Der Kern des Briefes lautete einfach, dass meine Erzählung brauchbar sei und in der nächsten Ausgabe gedruckt würde. Das Honorar wäre $5. $5! $1.25 für 1000 Worte. Dass ich nicht auf der Stelle tot umfiel, beweist, wie sehr ich über eine ungewöhnliche Widerstandskraft verfüge, die mich überleben lässt. Die dünnen Briefe kommen bald häufiger und seine Honorare steigen. Jack Londons Erfolg als Schriftsteller ist überwältigend. Die Leute reißen sich um seine Bücher. Sie spüren, dass er das, worüber er schreibt, selbst erlebt hat. Allein das Buch »Der Ruf der Wildnis« verkauft sich 6 Millionen Mal. Darin erzählt er die Geschichte von Buck, einem Hund, der in Kalifornien von seinem Besitzer geklaut wird und mitten in das irrwitzige Gewimmel des Goldrausches hineingerät. In Alaska wird Buck Schlittenhund und macht Erfahrungen mit guten und schlechten Maschern. Sein letzter Herr, Thornton, ist ein Guter. Buck liebt ihn von ganzem Herzen und dient ihm treu. Er verteidigt Thornton bis aufs Blut, als der einmal angegriffen wird, und dabei geht es ganz schön rau zu. Genau wie Jack London es in den schummrigen Kneipen von Dawson City erlebt hat. Es war in einer Kneipe von Circle City. Der schwarze Burton, ein jähzorniger, bösartiger Mann, fing mit einem Neuling an der Theke einen Streit an, als Thornton beschwichtigend dazwischen ging. Buck lag wie immer in einer Ecke, den Kopf auf die Pfoten gebettet, und beobachtete jede Regung seines Herrn. Plötzlich und ohne Vorwarnung schlug Burton zu, aus dem Schultergelenk heraus. Thornton taumelte zurück und stürzte nur deshalb nicht, weil er nach dem Geländer der Theke griff. Da hörten die zuschauenden Männer plötzlich einen Laut, der weder ein Knurren noch ein Bellen war. Am besten konnte man ihn als ein Brüllen beschreiben. Und sie sahen, wie Buck sich vom Fußboden löste und durch die Luft flog, um Burton an die Kehle zu gehen. Der Mann rettete sein Leben, indem er sich instinktiv den Arm nach vorn warf. Aber er fiel auf den Rücken und Buck war über ihm. Der Hund löste seine Zähne aus dem Fleisch des Armes und schnappte wieder nach der Kehle. Diesmal blockte Burton ihn nicht vollständig ab. Und so trug er eine klaffende Wunde am Hals davon. Eine Versammlung entschied, der Hund sei in unzumutbarer Weise herausgefordert worden und ließ ihn laufen. Aber er wurde zu einer Berühmtheit. Von dem Tag an wurde sein Name in allen Lagern Alaskas genannt. Jack Londons Bücher über Hunde bringen seine Leser dazu, Tieren mehr Achtung entgegenzubringen. Bald engagieren sich 400.000 Mitglieder in Jack London Clubs für den Tierschutz. Sie fordern zum Beispiel dazu auf, ein Theater zu verlassen, wenn dort Hundedressuren vorgeführt werden. Jack London wird durch seine Bücher berühmt und reich. Endlich. Zu guter Letzt hat er seinen Lebenstraum doch noch verwirklicht. Silvia Furtwängler, die Mascherin aus dem Allgäu, spürt eines Tages, die Zeit ist reif dafür, ihren großen Lebenstraum zu verwirklichen. Auf nach Kanada und Alaska. Dort findet jedes Jahr das härteste und gefährlichste Schlittenhunderennen der Welt statt, der Yukon Quest. Silvia Furtwängler treibt Gelder auf, geht nach Kanada, leiht sich in Kanada Hunde, trainiert monatelang und sie qualifiziert sich für das Rennen. Die Rennstrecke führt entlang der alten Goldgräberstätten. 1600 Kilometer geht es durch die eisige Wildnis Alaskas. Tückische Schneelöcher, extrem steile Anstiege, Temperaturen von minus 50 Grad. Oft jagen die Mascher nur einen halben Meter neben dem Yukon entlang. Dann schluckt man schon und denkt sich, naja, also du bist jetzt komplett hier auf deine Hunde angewiesen, dass sie jetzt hier nicht vom Trail abkommen und der Meinung sind, sie müssen jetzt mal ein bisschen Wasser schlürfen oder so. Und du die dann nicht mehr halten kannst. Jack London beschreibt in dem Buch »Der Ruf der Wildnis«, was dann passieren kann. Ein Hundeschlittengespann ist auf das hauchdünne Eis des Yukon-Flusses geraten. Plötzlich sank der Schlitten hinten ein, als wäre er in eine tiefe Furche zurückgerutscht. Die Lenkstange schoss hoch, dann brach das Eis in weitem Umkreis ein und Hunde und Menschen verschwanden im Wasser. Ein gähnendes Loch war alles, was von ihnen übrig blieb. 2 Wochen lang sind die Mascha beim Yukon Quest mit ihren Tieren unterwegs. Meist übernachten sie auf dem Schlitten bei ihren Hunden. Viel Schlaf bekommt man in dieser Zeit nicht. Wenn die Arbeit abends für die Hunde beendet ist, gibt es für die Mascha immer noch viel zu tun. Das war zu Jack Londons Zeit nicht anders. Jeden Abend wurden die Hunde zuerst versorgt. Sie erhielten ihr Futter, ehe die Menschen aßen. Und kein Mensch kroch in seinen Schlafsack, bevor er nicht die Pfoten seiner Tiere untersucht hatte. Die Quest heißt Suche und so soll es eigentlich auch sein. Und es geht wirklich sehr viel am Yukon und sehr viel an anderen Flüssen, über Berge, durch Tundra, also durch unendliche Weiten. Und man ist komplett auf sich selbst gestellt. Niemand darf einem helfen, auch nicht an den Checkpoints. Man muss alles alleine machen. Und das ist das Harte daran eigentlich auch, dass man komplett auf sich selbst gestellt ist. Egal, was passiert. Eine teuflische Strecke war das. Schrecklich für Mensch und Tier. Auf Schritt und Tritt drohten tödliche Gefahren. Am Start des härtesten Schlittenhunderennens der Welt. Die Sache lässt sich für Sylvia Furtwängler gut an. Die Hunde werfen sich mit großer Freude ins Zeug. Jack London beschreibt den Arbeitseifer von Huskies in Der Ruf der Wildnis. Jede Trägheit, jeden Gleichmut hatten sie abgestreift. Sie waren hellwach, aufgeregt, ganz darauf bedacht, alles so gut wie möglich zu machen. Und sie ärgerten sich maßlos, wenn ein unvorhergesehener Aufenthalt oder eine andere Störung die Arbeit behinderte. Das Schuften in den Zugsträngen schien ihnen höchstes Bedürfnis zu sein. Der einzige Sinn ihres Daseins, ihr ganzes Glück. Sylvia Furtwänglers selbst gestecktes Ziel, sie will durchkommen, einfach nur durchkommen. Mit gesunden Hunden über die Ziellinie in Fairbanks, einer Stadt in der Nähe des Nordpols. Aber genau das schafft sie nicht. Die Hunde, die sie sich geliehen hat, bereiten ihr Probleme, werden krank. Sylvia Furtwängler muss aufgeben. Ihr werden Versagen und Fehler im Umgang mit den Tieren vorgeworfen. Die Vorwürfe empfindet sie als grobe Ungerechtigkeit. Aber ähnlich wie für Jack London wird auch für Sylvia Furtwängler ihr Scheitern in Alaska zu einem wertvollen Schatz. Ich war unendlich enttäuscht. Ich hatte mir so viel vorgenommen und habe natürlich auch extrem viel gelernt dabei. Das ist all bei dem, was ich tue, nicht alleine auf mich selber ankommt, sondern dass ich darauf angewiesen bin, dass viele Dinge mir gut gesonnen sind, dass ich Glück haben muss, dass ich nicht der Herr über alles sein kann und schon gar nicht über meine Tiere und schon gar nicht über die Natur. Der traurigste Moment war sicherlich die Aufgabe, aber letztendlich war es eine riesengroße Erfahrung, die ich nicht gemacht hätte, wenn ich nicht hätte aufgeben müssen. Und deswegen finde ich diese Aufgabe im Nachhinein als riesengroße Bereicherung, die sicherlich dazu geführt hat, dass ich die Ziellinie überqueren kann. Sylvia Furtwängler hat sich durch die extremen körperlichen und seelischen Anstrengungen in Alaska verändert. Sie ist selbstständig, unabhängig und frei geworden. So wie sie immer sein wollte. Wie ein Wolf. Nach dieser tiefen, bitteren Erfahrung macht sie endlich, was sie für richtig hält. Sie lässt sich nicht mehr reinreden. Zum nächsten Yukon Quest nimmt sie ihre eigenen Huskies aus dem Allgäu mit. Die erfahrenen Mascher lachen sie aus. Hunde aus Europa am Nordpol, das kann ja nichts werden, sagen alle. Ich denke mal, dass es mit eigenen Hunden ein ganz, ganz großer Unterschied ist. Die Hunde kennen mich, ich kenne die Hunde. Ich kann die Hunde ganz anders motivieren. Die Hunde haben hundertprozentiges Vertrauen und ich habe hundertprozentiges Vertrauen in den Hunden. Und das hat sich gezeigt, wir waren ein absolutes eingeschworenes Team gewesen. Wir waren wirklich ein Team. Von dieser besonderen Verbundenheit zwischen Mascha und Hund war auch Jack London tief berührt. Er beschreibt sie in dem Buch »Ruf der Wildnis«. Zwischen dem Hund Buck und seinem Herrn Thornton besteht dieses Urvertrauen. Als Thornton in einem Augenblick der Unbedachtheit wettet, dass sein Hund Buck ganz allein in der Lage wäre, 500 Kilo zu ziehen, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, wirft sich der Hund für seinen Herrn ins Zeug. Er spürte, dass er für Thornton irgendetwas Großes vollbringen sollte. Thornton kniete neben Buck nieder, nahm seinen Kopf in beide Hände und drückte seine Wange gegen die des Hundes. »Weil du mich liebst, Buck«, flüsterte er. »Weil du mich liebst.« Buck winselte mit unterdrücktem Eifer. Die Menge sah neugierig zu. Die Sache versprach, geheimnisvoll zu werden. Sie wirkte wie eine Verschwörung. »Jetzt, marsch!« Thorntons Kommando kam wie ein Pistolenschuss. Buck warf sich vorwärts mit keuchenden Lungen, spannte die Stränge straff. Die Kraft seines ganzen Körpers lag in dieser gewaltigen Anstrengung. Die mächtige Brust berührte fast den Boden. Der Kopf war vorgestreckt und gebeugt, während er die Füße wie verrückt bewegte. Der Schlitten schwankte und bebte, um im nächsten Moment anzufahren. Da glitt Buck mit einem Fuß aus. Ein Mann stöhnte laut auf. Dann ruckte der Schlitten vorwärts, erst ein Stück und wieder ein Stück und wieder, bis sich das Fahrzeug gleichmäßig vorwärts bewegte. Die Männer holten tief Luft. Und ihnen war nicht bewusst, dass sie für mehrere Momente vergessen hatten zu atmen. Thornton lief hinter dem Schlitten her und ermunterte Buck mit kurzen, mutmachenden Worten. Die Entfernung war abgemessen worden. Und als er sich dem Haufen Brennholz näherte, der das Ende markierte, erklangen Jubelrufe, die immer lauter wurden. Und ein einziges Gebrüll wurden, als er an der Markierung vorüberglitt und auf Befehl stehen blieb. Die durch nichts zu erschütternde Einheit mit ihren eigenen Hunden ist es, was Sylvia bei ihrem zweiten Yukon-Quest über die Ziellinie bringt. Eigentlich war alles schön. Ich weiß, das ist so, man sagt mir immer, oh Sylvia, du musst aufpassen, wenn du das sagst, weil es ist ja nicht ungefährlich und es ist nicht nur schön. Natürlich war es kalt und natürlich ist es gefährlich, aber ich empfand das Yukon-Quest als schön. Also die ganze Zeit, also ich bin über die Ziellinie gefahren und habe mir eigentlich gedacht, warum ist das jetzt zu Ende? Es könnte noch weitergehen. Es läuft alles so schön. Es ist einfach diese Einheit zwischen mir und den Tieren, diese unendliche Natur, dieses Einssein mit dem, dass ich gemerkt habe, ich habe mir wieder meine Finger erfroren, nicht alle. Ich habe mir einen Finger gebrochen. Ich habe meine Zehen erfroren. Aber all das wiegt alles auf, wenn man darüber kommt. Und ich habe das so genossen, das kann sich niemand vorstellen. Das ist noch nicht mal wie Weihnachten und Ostern zusammen. Ich glaube, das kann man mit einer Geburt eines Kindes vergleichen. Es ist so traumhaft schön. Der Goldrausch von 1897 verpuffte schon im Sommer 1899 so, als hätte es ihn nie gegeben. Nur wenige, meist alterfahrene Goldsucher fanden wirklich Gold. Die 100.000 Neulinge, die der Goldrausch ins Land gespült hatte, gingen wieder nach Hause. Ohne Geld und Gold. Aber reich an Erfahrung, reich an Geschichten, reich an neu gewonnenen Freundschaften. Auch der härteste Yukon-Quest ist irgendwann vorbei. Neuschnee verdeckt die Spuren der Hunde, der Mascha und der Zuschauer. Und die Wildnis Alaskas ist wieder sich selbst überlassen. Der schlafende Fluss, der unbewegliche Wald und das weiße Schweigen des Nordlandes. Jede Bewegung hört auf. Der Himmel ist klar. Das leiseste Flüstern stört die Ruhe. Auf Wiederhören bei Audible.